Gegen 9.30 Uhr am Morgen beginnt hier für die Schüler der Albtraum. Der Amokläufer schießt um sich, tötet mindestens 9 Schüler. Weitere Jugendliche sollen zum Teil schwer verletzt sein. Nach dem Blutbad flüchtet der Täter, erschießt eine weitere Menschen. Dutzende Polizisten, Notärzte und Rettungskräfte sind im Einsatz. Im Klassenzimmer gibt es an die 22 Schüler, doch nur einer sitzt im Unterricht und scheißt auf all die Bücher. Er versteht die Welt nicht mehr und Freunde hat er nie gehabt. Es gab nur Mobbing jeden Tag, jeden Tag. Und er weiß nicht mehr, wohin mit den Problemen. So ein Außenseiter hat es leicht, sich zu benehmen. Immer still in Ecken sitzen, doch die Schüler dissen. Sie finden immer wieder einen Grund, auf ihn zu pissen. Da gab es dieses Mädchen ein paar Bänke weiter, doch er hat mit ihr in all den Jahren nie geredet. Leider existiert die ganze Fantasie, dass sie ihn liebt, nur in seinen Träumen, und sie weiß nicht, dass es diese gibt. Den sexuellen Trieb tötet er mit Onanie. Die Klassenkameraden sagen, ficken wirst du nie. Noten waren ihm scheißegal, denn es war für ihn nicht einmal ein Kinderspiel. Es war einfach viel zu viel. Ihm plagen diese pubertären Gedanken, dass er noch Jungfrau ist, er konnte nie bei einem Mädchen landen. Er hasste jeden seiner Lehrer und verdammte sie, jeden seiner Schüler, denn sie alle waren genau wie die. Denn er ließ einfach alles über sich ergehen. Jeder dachte, Opfer würde auf seiner Stirn stehen. Es kam zu diesem Tag, an dem er's nicht mehr aushält. Komische Gedanken stören ihn, als er aus dem Haus rennt. Die Depression staut sich, er baut sich mit Patronen seine Aggression wieder auf Licht aus. Er lebt in Dunkelheit, als wäre die Welt ein Schatten. Raus kann er nicht, aber etwas daraus machen. Auf dem Weg zur Schule kriegt er Muffensausen, denkt sich, ob es sicher ist, und kann er das alles gebrauchen. Kurz noch eine rauchen, denn alle haben Unterricht. Sie bemerken ihn nicht und keiner weiß vom Blutgericht. Ein Griff in seine Tasche und er hält die Knarre fest in seiner Hand und läuft auf das Gebäude zu. Wie lange hat er sich darauf gefreut? Jetzt ist der Tag gekommen, heute ist die Abrechnung und keiner weiß davon. Diese Wut in ihm kocht schon das Blut. Überwindung kostet Mut, doch er weiß nicht, was er tut. Und er rennt in einer panischen Geschwindigkeit. Im Klassenzimmer angekommen, gibt es ein Geschrei. Keine Zeit zu reden, er schießt einfach drauf los. Jeder Schüler, der in Sichtweite ist, sieht den Tod. Der Lehrer ist verzweifelt, er versucht es mit Vernunft. Doch bevor er reden kann, trifft eine Kugel seinen Rumpf. Er ist tot und die Schüler in der ersten Reihe, alle sind in Not, jeder ist ihr eine Zielscheibe. Jetzt wird ihm klar, was er Schlimmes gewagt hat. Es gibt kein Zurück, also findet er Spaß dran. Er geht raus, jeder, der sich in den Weg stellt, blickt dem Tode ins Gesicht, auch wenn es ihm nicht gefällt. Und jetzt fragt nicht, warum hat er das getan. Bitte schaut nicht so dumm, ihr wurde vorgewarnt. Es ist schwer in Worte zu fassen, was heute passiert ist. Es ist ein Tag der Trauer für ganz Deutschland. Unsere Gedanken sind bei den Familien, den Angehörigen. Wir denken an sie und beten für sie.